Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, auf geht's. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht wie immer freitags. Ihr seid willkommen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Rosa. Oder ist es ein Mann? Rosa. Ah, 19. Hallo. Es gibt ja Rosa von Braunheim, ne? Kennst du den? Nee, das ist vor deiner Zeit gewesen. Du bist 19 Jahre alt. Ja. Rosa. Ja. Um was geht's? Es geht darum, dass mein Vater gegen meinen Freund ist. Der Vater ist gegen den Freund. Warum ist der Vater gegen den Freund? Mein Freund ist Moslem, wir sind Kathole. Ihr seid Katholen? Ja. Wie lange seid ihr zusammen, ihr beiden? 2 Jahre. 2 Jahre schon? Fast, ja. Und wie alt ist dein Freund? Du bist, wie gesagt, 19 er Jahre? Ist 21. 21 Jahre. Und habt ihr eigentlich diese Freundschaft, diese Liebe bisher heimlich so geführt? Ja, wir haben sie heimlich geführt, waren ein halbes Jahr zusammen. Dann sollte meine Mutter, mein Vater darauf vorbereiten, dass ich einen Freund habe und so. Mhm. Das war letztes Jahr Valentinstag. Ja, mhm. Und da meinte meine Mutter zu meinem Vater, meinte mein Vater zu meiner Mutter, ja, es wäre egal, aber es wäre kein Türke. Was, das wäre egal, Hauptsache es wäre kein Türke, oder wie? Genau. Hat die Mutter zum Vater gesagt? Nein, der Vater. Der Vater zur Mutter. So. Genau. Mhm. Ja. Ja, und dann hat das angefangen. Dann hatte ich Geburtstag, dann habe ich meinen Geburtstag gefeiert. In mhm. so einer Bar war das. Mhm. Ja, und der Besitzer davon kannte auch mein Vater. Und der sagte dann zu meinem Vater, ja, denn ihre Tochter hat einen netten Freund. Mhm. Mhm. Mein Vater gesehen, wer das war, ist erstmal ausgerastet, dann gab es Ärger. Ja, dann habe ich erstmal gesagt, dass Schluss war, obwohl gar nicht war. Rosa, ich muss ja eben unterbrechen. Ich bin ganz irritiert. Ja. Ich glaube, wir haben technische Bildstörungen. Ich sehe hier auf meinem Ausgangsmonitor. Ist es bei dir auch so? Ja. Dass es irgendwie flackert und durcheinander alles ist? Ja, ist so. Wir versuchen da noch was zu ändern. Ich hoffe, dass die Kollegen der Technik irgendwie noch was tun. So, bei dem Geburtstag waren wir. Weiter. Genau, ja. Und dann bin ich im September, habe ich erfahren, dass ich in der 14. Woche schwanger war. Eieiei. Ja, und dann mussten wir das ja meinen Eltern auch wieder sagen. Mhm. Für Deutschland war das ja dann auch schon zu spät zum Abtreiben und so. Ja, und dann saßen wir da eines Abends, haben wir erstmal meine ganze Familie geholt, weil wir zu viel Angst hatten, mein Vater das alleine zu sagen. Mhm. Mein Freund war an dem Abend nicht da, also war ich nur alleine mit meiner Familie da. Dann ging es los, für die ganze Familie, das wusste, sind alle auf mich zugegangen, dass ich das nicht machen könnte, dass das Kind weg müsste. Echt? Die Familie hat das zu dir gesagt? Ja, also die haben gesagt, wenn das Kind von einem katholischen Mann gewesen wäre, wäre es egal gewesen, aber das von einem moslischen Mann ist. Ich fasse es nicht, woher kommst du? Ich bin Italienerin. Aha, naja, aber ich fasse es trotzdem nicht, also wie man so drauf sein kann, wie man das so sagen kann. Na, erzähl mal weiter. Ja, und dann fing das los, die ganze Familie, du musst unbedingt mit ihm Schluss machen und so, das kann nicht weitergehen. Mhm. Wenn ihr später zusammen seid, sollt ihr deine Kinder nehmen, damit abhauen und eben solche Geschichten. Mhm. Ja, da ich aber nachher gemerkt habe, dass es für mich selber besser wäre, wenn ich jetzt kein Kind habe, mhm. mich dann nachher nach Holland gefahren habe, abtreiben lassen. Mhm. In welcher Woche? In der wievielten Woche? 15. Woche. 15. Woche. Genau. Mhm. Wie hast du diese Abtreibung verkraftet und überstanden? Die erste Zeit eigentlich ganz gut, weil ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Ja, und jetzt am wie lange liegt das jetzt zurück, die Abtreibung? Am 5.3. wäre das Kind normalerweise geboren. Mhm. Mhm. Rechnet man sich da so ein Datum aus und als der 5.3. dann kam, hast du dir überlegt, heute wäre es eigentlich so und ja, dann wäre es da? Ja, der 5.3. war der Tag, was der Arzt gesagt hat dann, ne? Mhm. Ja, da denkt man schon drüber nach. Es war auch irgendwie ein schlimmer Tag für mich. Mhm. Ja, und dann, so 2 Wochen nach der Abtreibung haben meine Eltern mich dann nach Italien geschickt. Mhm. Dadurch mit dem Ergebnis, dass ich meinen Freund vergessen sollte. Mhm. Ja, und wie ist der Stand der Dinge heute? Meine Eltern wissen nichts davon, ich bin aber immer noch mit ihnen zusammen. Du bist nicht in Italien geblieben, du warst nur kurzfristig in Italien. 3 Monate war ich da, ja. 3 Monate. Wieder zurück und bist mit deinem Freund zusammen und die Eltern denken, du bist nicht mehr mit ihm zusammen. Genau. Wenn die das wüssten, würden die mir den Kopf abreißen. Ist das wirklich so krass? Ja, ist das also wirklich mein Vater so krass? Ist in der Situation ziemlich krass, ja. Nur weil er nicht Katholik ist, der Freund. Genau, genau. Mhm. Jetzt bist du 19 Jahre alt. Wie bitte? Ja, wegen der Religion. Wegen der Religion, ja, klar. Nun bist du 19 Jahre alt, eine junge Frau. Ja. Ne? Ja. Lässt die junge Frau das mit sich machen? Auf Dauer? Ich weiß es nicht. Ich bin damals auch von zu Hause abgehauen, war ich aber nur 3 Tage weg. Mhm. Weil ich liebe meine Eltern auch sehr, aber es ist auch eine ganz andere Liebe wie zu meinen Eltern, zu meinem Freund. Mhm. Kann man nicht vergleichen, aber... Ich würde mir wünschen, dass deine Eltern dich auch lieben. Nun wirst du sagen, ja, meine Eltern lieben mich. Aber ich sage, das kann keine Liebe sein, wenn die einer Tochter so einen Druck machen und wenn sie sie so behandeln. Ne? Den Eltern soll doch am Herzen liegen, dass das, was für dich gut ist und wodurch du glücklich wirst. Und wenn du sagst, das ist mein Weg, ich möchte mit dem Mann zusammen sein, dann muss man das als Eltern akzeptieren. Da gibt es doch gar nichts zu reden. Mein Vater wird, also ich weiß, ob das irgendwann mal akzeptieren wird. Ich habe früher mal gedacht, er würde das akzeptieren, dass wenn ich von Italien wiederkomme und er immer noch sieht, dass wir zusammen sind. Mhm. Aber dann eben, als ich in Italien war, hatte ich zuerst im Kopf, ich würde es mal versuchen, Schluss zu machen und so. Mhm. Ich hatte mich auch erst nach einem Monat gemeldet, nachdem ich wieder in Deutschland war bei meinem Freund. Mhm. Also ich will ja sagen, wenn ich mich so in dich hineinversetze, ich glaube, dass alle rebellischen Kräfte, die in den Tiefen meiner Seele schlummern würden hochbrechen, weil ich einfach nicht Sklave meiner Eltern sein würde wollen und ein Recht auf ein eigenes Leben habe. Und das haben die verdammt nochmal zu akzeptieren, wenn es denen auch nicht moralisch in ihren Kram passt. Deine Eltern sind Europäer, sind Italiener. Und was sagt denn die christliche Religion? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, achte den anderen und respektiere ihn. Aber grenze ihn doch nicht so massiv aus und mache auch noch deine Tochter dabei unglücklich. Ne? Also das gibt es eigentlich gar nicht zu diskutieren. Ja, mein Vater hat eben das im Kopf, sag ich mal, was man immer so gehört hat früher, ja, dass er mir meine Kinder wegnehmen soll, dass ich gar nichts mehr machen darf, dass ich später ein Kopftuch trage und all sowas. Haben die beiden sich denn schon ein bisschen näher mal beschnuppert, der Vater? Nee. Gar nicht? Nee, die haben sich nur mal gesehen. Die haben noch nie ein Wort miteinander geredet. Hast du denn auch genügend Versuche unternommen, deinem Vater zu erklären, also dass er seine Vorurteile abbaut? Ich habe ihm alles versucht zu erzählen, es funktioniert aber nicht. Er hat gar nichts in sich reingelassen. Und die Mutter, kannst du die Mutter denn nicht eher erreichen? Meine Mutter, ja, die versteht dadurch in Liebe. Sie hat die Einstellung, weiß man, nicht so krass wie mein Vater. Sie hat schon etwas Angst, dass es so werden könnte. Mhm. Aber sie hat mehr Angst vor meinem Vater, vor der Reaktion. Also Rosa, meine These ist, die Liebe hat immer recht. Und wenn du deinen Freund liebst, wer immer es auch sein mag, hast du recht. Und ich finde, dass du dich durchsetzen solltest und darauf bestehen sollst, dass du das lebst. Entweder akzeptieren sie es oder sie akzeptieren es nicht. Wenn sie es nicht akzeptieren, ist das ein trauriger Tatbestand. Das ist sehr traurig. Ja, weil ich auch Angst habe, sag ich mal, dass mein Vater nachher gar kein Wort mehr mit mir redet oder so. Gut, aber willst du dafür deinen Freund opfern, deine Liebe opfern? Nein. Das sind dann nicht nur meine Eltern, sondern das ist dann die ganze Familie. Ja, aber tolle Familie, die dich zur Abtreibung nach Holland treibt. Ja, nicht getrieben. Ich wollte es schon. Nur ich hatte nachher gedacht, es wäre zu spät für Deutschland und so. Mhm. Und als ich das nachher gehört habe, habe ich darüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, dass ich erst 19 bin, eigentlich noch zur Schule gehe. Mhm. Und deshalb eigentlich besser wäre für mich. Okay. Rosa, meine Auffassung ist klar. Ich finde, dass du es nicht mit dir machen lassen solltest und dass du deinen eigenen Weg gehen solltest. Und ich weiß, ich sage es nicht leichtfertig, ich weiß, welche Schwierigkeiten das für dich bedeuten, aber dennoch ist es meine Auffassung. Hm? Ja. Möchtest du vielleicht ein paar Worte... Gesagt. Ja, ich weiß. Möchtest du vielleicht ein paar Worte mit meiner Psychologin noch reden? Ja, würde ich gerne machen. Wäre nicht schlecht, ne? Und die Bildstörungen halten immer zu an. Ja. Ich sehe es hier. Tut mir sehr leid. Das ist die Anna. Die Anna ruft dich gleich an, du legst bitte auf. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Gestern hatten wir das Thema peinliche Personen oder... Ich habe euch gefragt, wer ist euch peinlich? Und da waren dann private Geschichten dabei aus eurem Umfeld. Und natürlich haben wir uns auch über Prominente unterhalten. Ein Fax von Gilla aus Paderborn, die schreibt, Prinz Albert aus Hannover ist peinlich. Aber den haben wir gestern gar nicht geredet. Dann hat Doro geschrieben zum Thema Jenny Elvers. Wie kommt es, dass Jenny wegen ihres Geltungsbedürfnisses ständig an den Pranger gestellt wird? Wie steht es damit, dass Geltungsbedürfnis dieser beiden Obermachos, Alex und Heiner Lauterbach, dabei überhaupt nicht betrachtet wird? Deren Geltungsbedürfnis ist nämlich nicht nur genauso groß, sondern auch noch gesellschaftlich toleriert. Was mich zusätzlich verwundert ist, dass Sie, Herr Domian, in die gleiche mediengemachte Kerbe hauen und nicht fähig sind, an dieser Hetzpropaganda gegen Jenny mal vorbeizudenken. In der Hoffnung auf noch viele hoffentlich etwas kritischere Sendungen, Domian-Sendungen, trotzdem mit freundlichen Grüßen, Doro. PS, schöne Grüße an Hella von Sinn. Ihre Meinung dazu würde mich auch brennend interessieren. Ich meine, da hat sie recht, ne? Wir haben immer über das Mädel geschimpft, aber über die Männer, die nun wirklich Obermachos sind, da haben wir gestern gar nicht so hergezogen. Guter Hinweis, vielen Dank, Doro. Julia schreibt, ach, und wir haben gestern ja auch darüber ach, das lese ich hier in meinem Computer. Flackern liegt an der Telekom-Leitung, lässt sich jetzt nicht ändern. Also, wenn ihr zuschauen wollt, müsst ihr ganz tapfer sein. Es wird sich im Laufe der Sendung wahrscheinlich nichts ändern. Die Telekom ist schuld, nicht der Westdeutsche Rundfunk. Und die Telekom schläft ja schon in dieser Zeit. Also, wir haben gestern ja auch darüber gerätselt, hat Nadel nun einen Silikonbusen oder ist das alles Natur? Und Julia hilft uns ein bisschen weiter, die schreibt, hallo Domian, Nadels Silikonbrüste erkennst du daran, dass sich die Kissen wie eine Furche abzeichnen. Und dann schreibt sie noch weiter, mir sind unsere korrupten Politiker peinlich, die mit vollen Händen unsere Steuergelder verschleudern. Jetzt machen wir weiter mit einer Anruferin und die heißt Petra und die ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Hallo Petra. Ja, ich wollte mal erzählen, wie das so ist. Ich habe keinen Geruchssinn. Du hast keinen Geruchssinn? Du kannst überhaupt nichts riechen? Überhaupt nichts. Das ist also... Seit von Geburt an? Entweder von Geburt an oder von sehr klein. Also ich habe... ich war schon zur Olfaktometrie. Was ist das? Das ist Geruchsmessung, also Messung, wie viel noch gerochen werden kann. Mhm. Und darf man allen möglichen Sachen schnüffeln und auch Gehirnstrommessungen dabei und so weiter. Ja. Und wie viel kam dabei rum? Null. Null? Gar nichts. Und ich habe halt mal einen Fahrradunfall gehabt, bin da auf den Kopf gefallen. Mhm. Und der Arzt, der sich also sehr gut mit sowas auskannte, der meinte, ja, an der Stelle ungefähr läuft der Geruchsnerv vorbei. Das heißt, wenn es nicht angeboren ist, kann das sein, dass da der Geruchsnerv gerissen ist. Mhm. Und weil es seitlich am Kopf ist, meint er, wegen der Drehung beim Sturz, hätte ich noch Glück gehabt, dass der Geschmacksnerv nicht auch hin ist. Also wann hattest du? Wie alt warst du, als du den Unfall hattest? Sieben. Ah, aber dann müsstest du doch vorher gerochen haben. Du müsstest dich doch daran erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, dann hast du es wahrscheinlich vorher auch nicht gehabt. Ne? Sonst erinnert man sich keine doch an so Düfte aus der Kindheit, wo Plätzchen gebacken wurden früher und so. Das hätten wir sofort. Aber wenn du noch nie hast riechen können, Gerüche wahrnehmen können, weißt du doch gar nicht, was Gerüche sind. Nee, gar nicht. Mhm. Kannst du denn schmecken? Ja. Aber wie ist das möglich? Ich weiß, wenn man, wenn man sehr schwer erkältet ist und die Nase völlig zu ist und so, kann man auch nicht schmecken. Doch, du kannst dann schon schmecken, nur du bist es so gewohnt, mit Geruch zu schmecken. Mhm. Wenn du, also gut, ich bin jetzt 21, wenn du 20 Jahre lang Schnupfen hättest, dann würdest du auch wieder schmecken, dann hättest du dich dann gewöhnt. Oder man schmeckt dann doch... anders als jemand, der auch einen Geruchssinn hat. Ja, es sind halt die Grundgeschmacksrichtungen, die auf der Zunge sind. Mhm, süß, sauer, salzig, bitter. Ja, das geht. Mhm. Das kannst du dann. Und verschiedene Mischungen davon oder Intensitäten, also mehr oder weniger. Mhm. Man kann mich auch nicht mit künstlichen Geschmacksstoffen veräppeln. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Mhm. Also, wenn du im Frühling über eine Wiese gehst, du riechst gar nichts. Nein. Gar nichts. Wenn du auf der Toilette gesessen hast, du riechst überhaupt gar nichts. Nein, gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nicht. Du könntest in einer Jauchegrube baden gehen und du wirst gar nichts merken. Nee. Geruchsnähe. Also je nachdem, wie hoch konzentriert das ist, das Ammoniak in der Jauche, das beißt auch in der Nase. Also das fühlt gut, genau. Das würde natürlich dann passieren. Ne? Aber wie stellst du dir Geruch vor? Ich stelle mir immer vor, dass das ein Mensch, der riecht, also vor sich so einen dreidimensionalen Luftraum hat, den ich nicht habe, irgendwie. Dreidimensionalen Luftraum? Also, ich habe das Gefühl, irgendwie, also meine Nase ist irgendwie nicht vorhanden. Aha. Ich stelle mir das so sehr, sehr kompliziert vor. Das ist ja schon fast schon, also es ist ja abstrakt, darüber zu reden. So, als wenn ich mit einem Menschen, der von Geburt an taub ist, wenn ich mit dem über Musik reden soll, der weiß ja gar nicht, was Musik ist. Das ist ja mit Begriffen gar nicht erklärbar, was ist Musik. So ein bisschen habe ich das Gefühl jetzt bei dir auch, mit dem Geruch, mit dem Riechen. Ja, wenn Leute meinen, mir irgendwie einen Geruch erklären zu müssen, dann geht nicht, ne? Stellen sie sich auch etwas hilflos immer an. Hast du denn eine Sehnsucht danach, diese Sinne, diesen Sinn, den wir normalen, gesunden Menschen haben, dass du den auch mal erleben könntest? Ja. Das schon. Also ich kriege oft gesagt, wenn es irgendwo wirklich tierisch stinkt, so von wegen, oh, du kannst froh sein, dass du nichts riechst. Oder, ja. Ich meine, es hat auch seine Vorteile in der Tat, ne? Das, ja, klar. Das, wo oftmals so wir die Nase rümpfen und wo es uns äußerst unangenehm ist, ist für dich völlig egal, ne? Ja, aber nur mal um zu wissen, wie es ist, würde ich auch an einem Kackhaufen schnuppern. Also, du merkst ja auch gar nicht, wenn du dich selbst waschen solltest, ne? Deinen eigenen Körpergeruch merkst du, nimmst du ja folglich dann auch nicht wahr. Ja, es ist mit Putzen und Klamotten waschen dasselbe. Ja. Also ich muss mir eben Rituale angewöhnen, gewisse Zeiträume, in denen ich es immer wieder mache. Ja, wie oft wäschst du dich? Also waschen jeden Tag. Jeden Tag. Also ich wasche oder bade nicht jeden Tag, aber ich schwinge dann halt den Waschlappen. Aber eigentlich, wenn du allein auf der Welt wärst, würdest du es nicht machen, ne? Warum auch? Du würdest ja gar nichts wahrnehmen. Möglicherweise, wenn ich jetzt irgendwie wirklich verklebt oder verschwitzt, ja, dann, oder ja, ist auch unangenehm, aber vom Geruch her, nee. Auch so mit Wäsche, Bettwäsche oder so, da hast du auch nur so dein Ritual. Ja. Nicht aufgrund des Geruches, dass es ein bisschen muffig stinkt oder so, das kannst du ja alles gar nicht sagen dann. Ja, nee, ich habe halt einen regelmäßigen Rhythmus, wann ich das dann wechsle. Hast du einen Freund? Ja. Ja? Ich könnte mir vorstellen, der ist auch sehr froh, weil er liebt Knoblauch. Das ist ja göttlich. Er kann wirklich die Knoblauchzehen jeden Tag kistenweise essen und du merkst gar nichts davon. Nein. Aber du bist doch bestimmt auch neugierig, wie dein Freund riecht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie, irgendwie zu reparieren. Nee, dafür waren wir auch in der Olfaktometrie, tolles Wort. Mhm. Da hat meine Mutter mich hingeschleift vor 3 Jahren, ja. Weil sie eben in der Zeitschrift gelesen hatte von diesem Arzt, der eben sich auf sowas spezialisiert hat und der je nach Ursache sowas halt auch beheben kann. Also es gibt Viruserkrankungen, die die Nervenenden zerstören. Mhm. Und wenn man das dann früh genug behandelt, dann kann man die wieder trainieren und dann kriegen die also ihren Geruchssinn zurück und deswegen wollten wir dann erstmal die Ursache feststellen lassen, beziehungsweise und da kriegt man dann halt erst einen Geruchstest und dann einen Geschmackstest und dann einen kombinierten, also wo man nur was schmeckt, wenn man auch was riecht. Ja. Und wenn das alles nichts hilft, dann eben eine Gehirnstrommessung. Ja. Und das Resultat des Ganzen ist, dass man mit dir nichts machen kann? Nein. Nichts. Weil es ist eben noch nicht mal die Ursache genau feststellbar, also entweder angeboren oder... Du hast gerade von einem Unfall erzählt, den du mit 7 hattest. Wann ist es dir denn oder deinen Eltern auch aufgefallen, dass das Kind nichts riecht? Also mir ist es in der Grundschule schon aufgefallen, weil wir hatten eine Grundschullehrerin, die wirklich so über alle Sinne gearbeitet hat. Und die hat mit Blumensträußen und riecht mal da dran. Und ich dachte, sie hat ja in der Klasse gepupst ab und zu. Nein, also das Problem war mal, ich hatte definitiv keinen fahren lassen, weil das hätte ich auch gemerkt. Ja. Aber irgendwer bei mir in der Nähe, so sitzplatzmäßig, muss wohl einen abgelassen haben. Ja. Und haben aber alle bestritten. Dann nachher war ich die Schuldige. Und warst du's? Nee. Nein. Nee. Aber dann wurde groß gelüftet und demonstrativ mit irgendwelchen Kissen gewedelt und ich fand das ganz furchtbar. Weil du hättest es ja durchaus gewesen sein können, weil du ja nicht wusstest, dass das stinkt, wenn man das tut. Ne, du hättest ja ganz... Einfach so viel hatten wir bis dahin schon gelernt. Ach so, das hat man gelernt. Das stinkt, das wusste ich schon. Ja, ja. Und deine Eltern, wie sind die damit umgegangen? Ich hab ziemlich spät erst irgendwie das gesagt. Also am Anfang habe ich immer, weil Kind will ja immer also alles recht machen und gefallen und so weiter, und habe dann immer dafür gesorgt, dass ich nicht die Erste war, die an irgendwas riechen musste, und habe dann halt genauso reagiert wie alle anderen. Also wenn alle anderen sagten, das riecht gut, dann habe ich auch gesagt, das riecht gut. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du eigentlich auch ganz normal schmecken kannst, was ich nicht richtig nachvollziehen kann, aber wenn du sagst, wird es ja so sein. Was magst du am liebsten? Was schmeckt dir am besten? Richtung salzig eigentlich. Salzig. Also ich bin nicht so furchtbar süßer Mensch. Ja, salzig ist ja auch ein ziemlich aggressiver Geschmack, ne? Vielleicht kannst du das auch besser schmecken als so feinere Nuancen. Ja, es kommt drauf an. Also ich bin sehr empfindlich auf große Mengen Salz. Also ich habe normalerweise weniger Salz im Essen, also oder überhaupt weniger Gewürz im Essen als andere. Ja, Peter, es gibt sicher Schlimmeres auf der Welt, aber traurig ist es schon, dass dir so eine Erfahrung abgeht, ne? Also ich habe mein Lieblingsgeruch ist frisch erblühter Flieder. Kann ich dir nicht erklären, wie das riecht. Das ist völlig unmöglich, kann es nicht erklären. Aber du wirkst ja so auch ganz zufrieden. Es geht, also in die erste eigene Bude, also ja gut, ich habe jetzt eine Studentenbude, aber wenn ich mal irgendwo fest fürs Leben irgendwo einziehe, dann werde ich mir auch einen Rauchmelder anschaffen, auf jeden Fall. Genau, ja. Und du sparst sehr viel Geld, weil du kein Parfüm kaufen brauchst, ne? Um dich selbst gut riechen zu können. Liebe Petra, alles Liebe, alles Gute. Jo. Tschüss. Jo, tschüss. Ich glaube, ich habe auch noch nie mit einem Menschen geredet, der keinen Geruchssinn hat in dieser Sendung. Ich kann mich nicht erinnern. Sükran, ist das richtig? Ja. Sükran, eine junge Frau, 18 Jahre alt. Ja. Das ist sicher ein türkischer Name, ne? Ja, wir haben auch schon mal miteinander gesprochen. Haben wir? Ja. Wann haben wir geredet? Das war um Ende 2000. Ja. Um was ging's denn? Um Thema Albinos. Du bist eine junge Frau, die ein Albino ist. Genau. Quasi. Die sehr weiße Haut hat. Genau. Ne? So war das. Erzähl mal so ein bisschen nochmal über dich, für die Leute, die damals nicht dabei waren. Wie siehst du aus? Beschreib dich mal. Also, ich habe ganz weiße Haare. Mhm. Du bist 18 Jahre alt, ne? Sagen wir nochmal. Genau. Mhm. Wie gesagt, weiße Haare, aber keine rote Augen. Ja, das habe ich. Ja. Ich habe blaugraue Augen und eine ganz helle Haut, also fast weiß. Ja. Also man könnte sagen wie eine Leiche. Und die anderen Haare so im Körper, die sind auch ganz weiß. Ja. Ja. Also unter den Armen, Schambehaarung oder ein Bein oder wo man halt Haare hat. Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, und ich kann halt nicht so lange unter der Sonne bleiben, da ich eine sehr empfindliche Haut habe. Mhm. Du kannst fast gar nicht in die Sonne, ne? Also wenn dann fast, nur mit... Also fast kann man nicht sagen, aber... Sehr vorsichtig, ne? Ja. Und die ist ganz schnell verbrannt, die Haut, ne? Ja. Da hilft auch kein hoher Sonnenschutzfaktor wahrscheinlich. Doch, die höchste Schutzfaktor, die hilft schon eine Weile, aber als, wie gesagt, nicht wie ein normaler Mensch, der halt den ganzen Tag unter der Sonne liegt. Ja. Das nennt man Albino, auch bei Menschen, ne? Jetzt weiß ich gar nicht so ganz genau, du hast gesagt, mit den roten Augen, das gibt es aber bei Menschen eigentlich nicht, ne? Die Albinos, dass die richtig rote Augen haben. Es gibt verschiedene Sorten von Albinismus und ich habe die Sorte, da ich die Sorte halt mit den normalen Augenfarben. Mhm. Aber es gibt auch viele Albinos, die halt rote Augen haben. Also Menschen, die rote Augen haben. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das von Tieren, dass die dann ganz rote Augen haben. So, jetzt ist das natürlich auch für ein Mädel, ein junges Mädchen, sicher kein einfaches Leben. Darüber haben wir auch gesprochen, ne? Wenn man als Albino aufwächst, schneeweiße Haare hat, wie eine uralte Frau, wie eine Leiche aussieht, so blass. Sag doch noch mal, was so das Schlimmste und Schwierigste so in deiner Jugend, in den letzten Jahren für dich war. Das Schlimmste in meiner Jugend? Wenn ich mal auf die Straße gehe oder was zu tun habe in Geschäften und da sind Jugendliche, die drehen sich erstmal so um und gucken erstmal so schief. Mhm. Und manche sagen dann halt auch, wie gesagt, Heinus-Frau. Oder was hast du denn hier verloren, du alte Oma, geh wieder in die Stube. Mhm. Habe ich auch schon ganz oft gehört und halt solche Dinge halt. Kannst halt du da... Kannst du da auch so drüber lachen, so wie ich jetzt gerade gelacht habe mit Heinos Frau, oder tut das dann doch noch weh? Nicht mehr. Nicht mehr, da wird man dann nicht hart gesotten. Mhm. Ja. Ja. Du kommst aus einer türkischen Familie. Ja. Sind denn die Eltern eher so, haben die eher eine etwas dunklere Hautfarbe? Also haben schwarze Haare zum Beispiel? Da haben ja die meisten türkischen Leute. Ja, meine Eltern haben ganz normale, dunkelbraune Haare. Mhm. Mhm. Außer mein Bruder. Mein älterer Bruder, der ist auch genauso weiß wie ich, also auch ein Albino. Genau, so hast du es erzählt. Das fand ich so kurios, dass in einer und derselben Familie gleich zwei so Phänomene auftauchen. Ja. Ja. Jetzt hast du dich bei mir nochmal gemeldet. Warum? Ja, nach deinem Gespräch habe ich einen Anruf von euch nochmal bekommen. Ja. Und da hat sich eine Reporterin vom Cocktail... Das ist eine Zeitung, ne? Genau. Ja. ...gemeldet und wollte eine Reportage über mich machen. Ah ja. Und ich habe dann halt zugesagt. Aha. Und dieses Artikel ist dann halt erschienen. Ja. Und noch ein paar Wochen später rief dann das WDR an. Die Kollegen vom WDR. Welche Sendung hat angerufen? Von welcher Sendung waren das Kollegen? Das war die Sendung Lokalzeit. Ah ja. Mhm. Und da habe ich dann auch mal so ein Porträt haben sie dann aus mir gemacht, mhm. also von mir. Mhm. Und ich habe halt natürlich ein Fanpost gekriegt. Wie viel Fanpost? Einen einzigen? Ja. Ich erinnere mich damals, dass wir uns darüber unterhalten haben, also natürlich über dieses Phänomen, dass du Albino bist, aber auch mit der damit verbundenen Problematik, nämlich, dass du eigentlich sehr einsam bist. Ne? So war es damals, glaube ich, erinnere ich mich. Ja, damals war es so. Hat sich denn jetzt durch deinen Auftritt hier bei mir ein bisschen was verändert? Ich meine, du hast nur eine Fanpost bekommen, ist ja nicht so viel. Nee, aber ich habe dadurch halt mehr Selbstbewusstsein aufgebaut. Ah ja. Ich habe jetzt gesagt, das geht jetzt nicht mehr so weiter, du musst halt irgendwie stärker werden, ne? Dann haben dich ja in Nordrhein-Westfalen, das ist eine Sendung, die im WDR-Fernsehen, im dritten Programm, in diesem Programm hier läuft, haben dich sehr viele Menschen gesehen, ne? Die Lokalzeit gucken ja viele. Ja. Und bist du auf der Straße dann irgendwann auch mal angesprochen worden? Ja, ganz oft sogar. Ehrlich? Und was haben die Leute zu dir gesagt? Die meinten halt, dass sie das super klasse fanden, dass ich mich halt getraut habe und die meinten halt, dass es einfach alle Achtung meinten sie, ne? Respekt. Aber ich glaube auch, das ist immer der beste Weg, ne? Dass man einfach so den Schritt nach vorne wagt. Und das hat dann zur Folge, dass man einfach selbstbewusster ist, wie du es gerade auch gesagt hast, ne? Ja, genau. Dass man dann auch ein bisschen fester durchs Leben geht. Ja. So, einen Fanbrief hast du bekommen. Ist denn da in Kontakt raus entstanden? Ich habe die Antwort geschickt, aber ich habe keine Antwort wieder bekommen. Ach, wie schade. Ja. Gibt es einen Freund mittlerweile? Nee. Das nicht? Nee, ich brauche auch zurzeit keinen. Ja, aber wird vielleicht auch noch kommen. Ne? Ach, ich hatte schon einen Freund, also einmal, aber also, das reicht. Einmal oder zweimal, das zweite Mal war keine richtige Beziehung. Ach so. Aber du bist ganz... Ich bin so glücklich, wie ich bin zufrieden jetzt mit meinem Leben. Ja, und dann können wir ja gucken, wie sich alles entwickelt. Bist ja erst 18 Jahre alt und mal sehen so, ne? Ja. Aber du klingst doch sehr frisch und sehr fröhlich. Damals hab ich in Erinnerung, warst du ein bisschen gedrückter und ein bisschen trauriger. Ja, aber jetzt... Ja, also, ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast, dass du durchgekommen bist. Und ich freue mich, dass dein Auftritt in meiner Sendung damals doch so einen schönen und guten und positiven Effekt für dich hatte. Ja, finde ich auch. Sukran. Schön, dass du nochmal da warst und von Herzen alles Gute weiterhin. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Für deine Sendung. Vielen Dank. Und viele Grüße für das 1Live-Team. Die sind einfach super klasse. Das ist sehr lieb von dir. Das geben wir weiter. Alles klar. Tschüss. So, jetzt machen wir nochmal einen Rückblick auf gestern. Nicht Rückblick, aber nochmal eine Rückmeldung auf gestern. Gestern war das Thema peinliche Personen. Patrick schreibt, Hi Domian, ich finde MC Horst voll peinlich. Er kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Bei TV Total wurde er bekannt durch den Spruch, Wat, wer bist du denn? Ne, wir erinnern uns alle. Wat, wer bist du denn? Er hat sich in jeder Mittagstalkshow zum Affen gemacht. Er benimmt sich wie ein 15-jähriger Prolli. Letztens sah ich, wie er an einer Bushaltestelle Autogramme verteilte. Da habe ich die Krise bekommen. Schöne Grüße von Patrick. Lieber Jürgen, schreibt Holger. Dass du keine peinliche Person bist, steht außer Zweifel. Aber du blickst immer so überzeugend in die Kamera, als ob dort ein lebendes Gegenüber sitzt. Wie hältst du das aus? Wenn ich den Blick in ein totes Objekt hefte, oder an ein totes Objekt hefte, geht das nur für wenige Sekunden. Da muss ich den Blick abwenden. Hast du an der Kamera einen Monitor, auf dem Comics, Sexfilme oder Krimis laufen? Kläre doch bitte dein mündiges Publikum auf. Herzliche Grüße aus der Hauptstadt, dein Holger. Das ist jetzt sehr pfiffig beobachtet. Ich habe in der Tat hier vorne, hier sehe ich euch geradeaus. Und oben auf der Kamera ist so ein kleiner Monitor. Und auf dem Monitor laufen immer preisgekrönte Sexfilme. Und die sind so spannend, dass ich immer und immer und immer und immer dahin gucken muss. Du musst es ja mal gesagt werden, nach 6 Jahren. Wir haben 1.31 Uhr und wir machen jetzt eine ganz kleine Pause. Nur 31 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 567 8 111, Faxnummer 0800 567 8 110. Ich bin verbunden mit Horst und Horst ist 44 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Horst, was ist dein Thema? Domian, ich habe ein total hartes Problem. Meine Frau ist inhaftiert worden vor 2 Tagen. Ganz urplötzlich, auf heiterem Himmel. Und ich bin auch voll überrascht worden. Die ist inhaftiert worden? Mhm. Die sitzt im Knast? Ja, genau. In U-Haft? Ja, in Köln. In Köln, warum? Ja, sie hat halt einen schweren Einbruch begangen mit ihrem Bruder. Sie ist drogenabhängig. Und sie ist halt in Haft gekommen und jetzt muss ich damit rechnen, dass sie abgeschoben wird. Meine Frau ist Türkin. Das heißt, ich muss damit nicht rechnen, das ist einfach so. Sie wird abgeschoben. Mhm. Und ich muss mich jetzt halt darauf einrichten, auf ein Leben in der Türkei. Und da habe ich jetzt halt Panik vor, weil ich als Deutscher halt total schlechte Aussichten habe, in der Türkei überhaupt zu leben. Also, da bin ich jetzt nicht so juristisch so fit. Du wirst dich erkundigt haben. Das ist so, dass jetzt eine Abschiebung wahrscheinlich ist. Die steht an, die ist nicht wahrscheinlich, das ist Fakt einfach. Die steht an, das bedeutet... Ja, das ist Fakt. Das bedeutet, würde für euch bedeuten, wenn ihr zusammenbleiben wollt, musst du mit in die Türkei gehen. Genau, da muss ich in die Türkei gehen. Und und da warten halt eine Menge Probleme auf uns dann, ne? Welcher Art? Ja, zum einen das Problem, dass ich ganz schlecht angesehen bin als Deutscher in der Türkei. Warum? Generell als Deutscher oder du? Oder generell du? Als Deutscher, ja. Ist das so? Ich habe halt da auch Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, Wohnung zu finden und so weiter. Lass mich mal erklären. Fragen. Ist man als Deutscher schlecht angesehen in der Türkei? Das ist tatsächlich. Ich war in der Türkei und bin wirklich hervorragend, super nett behandelt worden. Ja, das stimmt vielleicht. Ne? Aber wenn man aber leben möchte, dann musst du für alles bezahlen. Das ist wie bei der Mafia, ja. Du kannst da nicht einfach ein Geschäft aufmachen, gar nichts. Ne? Du musst für alles Geld abdrücken. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Aber als Tourist bekommt man das gar nicht mit, ja. Mhm. Oder als Außenstehender. Mhm. Aber das andere Problem, was auch noch sehr schwerwiegend ist, ist ganz einfach, dass ich ja, wie gesagt, mit einer Deutschen verheiratet, in der Türkin verheiratet bin, wir seit 6 Jahren schon zusammenleben und meine Frau eigentlich früher als Türkin schon in der Türkei versprochen gewesen ist, ja. Mhm. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern damals und das hat hier gelebt und dieses Versprechen ist halt nicht eingelöst worden, da drüben zu heiraten, also diese Türken. Mhm. Und wenn wir jetzt halt gezwungen sind, in der Türkei zu leben, können wir auch gar nicht in dem Dorf leben, wo die Eltern eigentlich ihr Haus haben. Ja, das ist klar. Weil auch meine Frau da nicht dann gut angesehen ist, eben dadurch, dass das damals nicht zustande gekommen ist. Verstehe. Wie ist denn dein Verhältnis zu den Schwiegereltern? Haben die sich mit dir angefreundet oder herrscht da bis heute irgendwie Distanz oder gar Feindschaft? Also, da hat am Anfang eine ganz große Distanz geherrscht, ja. Mhm. Und das war sogar sehr lange, über Jahre hinweg sogar, die sind da auch gar nicht klargekommen, dass ich mit meiner Frau zusammen war. Und das hat sich einiges geändert, nachdem wir verheiratet haben, ja. Seitdem habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Schwiegereltern und auch die zu mir. Ne? Und die leben im Moment. Bin ich auch akzeptiert. Und die leben im Moment wieder in dem Dorf? Die Eltern leben auch hier in Deutschland. Achso, aber die kommen in dem Dorf, gibt es viele Verwandte und. Genau, ja, genau. Die haben auch ein eigenes Haus da, ne? Jetzt? Da könnten wir eigentlich leben, ne? Nur wir können es eben halt nicht, weil meine Frau da eben halt auch nicht gut angesehen ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch das, was deine Frau jetzt hier gemacht hat, sicher kein gutes Licht auf sie wirft, auch in ihren Kreisen, ne? Ihrer Familie. Nein, das auch nicht, genau. Also sie ist sehr ungewöhnlich, dass sie als Türkin drogenabhängig ist, ne? Sie ist drogenabhängig und nun hat sie einen Einbruch gemacht. Ja. Ist das die erste Straftat? Nein, ist schon vorbestraft gewesen. Mhm. Sonst gäbe es wahrscheinlich auch nicht gleich diese Abschiebungsgeschichte, ne? Von ja, genau. Mhm. Genau so ist das. Wie lange ist sie denn schon, hängt sie schon so halb im kriminellen Milieu? Wie lange ist sie drogenabhängig zum Beispiel? Warte mal, 6 Jahre sind wir zusammen. Mhm. Ungefähr 8 Jahre lang. Seit 8 Jahren. Also die ganze Ehe über war sie drogenabhängig? Ja, genau. Und es ist dir und euch nicht gelungen, sie da rauszuholen? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich habe das immer wieder versucht, auch noch, aber habe es auch nie geschafft. Und irgendwann habe ich mich halt damit abgefunden. Mhm. Aber zerstört denn so eine Drogenabhängigkeit in einer Ehe, zerstört es letztendlich nicht die Ehe? Ja, da hast du recht, genau. Also wir haben sehr viele Schwierigkeiten und Probleme gehabt in unserer Ehe bis jetzt. Ne? Mhm. Aber immer wieder haben wir so die Punkte überwinden können. Ne? Mhm. Aber das lag wohl auch daran eben halt, dass ja ab und zu auch eine Trennung anstand, ne? Mhm. Eben durch Inhaftierung oder so im Hall, ne? Wie oft war sie denn schon im Knast? Dreimal schon. Und hat dich das denn nicht irgendwie nach einer Weile völlig abgefuckt, dass du sagst, ich habe jetzt die Faxen dicke, ich will jetzt nicht mehr, ich gehe? Nein, eigentlich nie, weil ich liebe meine Frau echt über alles, ne? Und sie ist echt mein Leben so. Mhm. Und ich würde sie niemals im Stich lassen oder so, ne? Also, aber was hast du denn unternommen? Was hast du denn unternommen, sie aus diesem Milieu und auch aus dieser Krankheit, aus der Sucht herauszuholen? Ich habe alles versucht, um ihr, aber ich habe das nie geschafft. Mhm. Das geht auch nicht, weißt du. Es geht einfach nicht. Sie ist heroinabhängig. Ja. Mhm. Mhm. Du bist hier verankert, du hast wahrscheinlich deinen Beruf hier und deine. Ja. Ja. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Maler und Lackierer. Maler und Lackierer. Das heißt, aber in dem Job könntest du sicher da unten auch arbeiten, ne? Wenn alles normal laufen würde. Ja, klar, eigentlich schon. Ne? Könntest du dir denn, abgesehen von der Angst, dort als Deutscher schlecht behandelt zu werden, könntest du dir an sich so ein Leben in der Türkei vorstellen oder wärst dir doch auch eher fremd? Ja, doch, ich könnte mir das schon vorstellen, nur mal nicht in einem Dorf, weißt du? Mhm. Weil ich weiß ganz genau, da habe ich einfach keine Chance, weißt du? Aber wie stellt denn deine Frau sich das vor? Gäbe es denn nicht die Möglichkeit, dass ihr in eine andere Stadt in die Türkei geht und da versucht, eine Existenz aufzubauen? Doch, das wäre möglich, dumm, ja, nur sind wir finanziell nicht so gut gestellt, dass wir das irgendwie, weißt du, geregelt bekommen könnten. Mhm. Ne? Ich meine, gut, jetzt habe ich halt durch ihre Inhaftierung Zeit, kann eine Menge Geld sparen, weil ich denke mal, das wird sowieso erst in einem Jahr oder in anderthalb Jahren anstehen, dass sie überhaupt abgeschoben wird, weil sie erstmal in U-Haft sitzt, ja, das dauert ja alles seine Zeit, ne? Aber für dich ist die Beziehung so wichtig und die Liebe so groß, dass du auf jeden Fall sagst, ich bleibe bei ihr. Ja, auf jeden Fall. Für dich ist es gar keine Alternative zu sagen, soll sie erstmal gehen, ich bleibe hier und dann gucken wir weiter. Nein, gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Nein. Ich liebe meine Frau über alles und ich würde sie niemals im Stich lassen. Mhm. Also ist eigentlich der Weg ja vorgezeichnet. Ihr werdet in die Türkei gehen. Ja, natürlich. Jetzt ist die Frage, ich meine, eigentlich ist es ja ganz gut, dass du noch so ein Jahr Pufferzeit jetzt hast. Ja, natürlich. Ne, um dich vorzubereiten, um vielleicht auch noch viele Gespräche zu führen mit türkischen Bekannten oder Freunden, wie man es am besten macht und wie es für euch am besten ist. Ja, aber ich habe halt auch sehr viel Angst, weißt du. Verständlicherweise, ja. Mhm. Aber habt ihr viele türkische Freunde oder überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Gar nicht, nein, überhaupt gar keine, außer die Eltern. Mhm. Mhm. Überhaupt nicht, nur die Eltern. Ne? Mhm. Wie kommt das, dass sie dass auch deine Frau keine Verbindung zu türkischen Leuten hat? Das ist, ja, ich nehme an halt, dass durch Drogenabhängigkeit meine Frau ist ziemlich beziehungslos dadurch geworden und ich auch, ja. Mhm. Also wir haben uns ziemlich abgekapselt und sind halt ziemlich vereinsamt, so weißt du, durch die Abhängigkeit. Es ist auch so halt, dass normale Menschen mit uns gar keinen Kontakt haben möchten, ja. Eben weil wir sie nur runterziehen, ja. Die Lösung ist natürlich jetzt nicht nur, sofern man da überhaupt von Lösung reden kann, dass ihr nun in die Türkei geht, sondern die Lösung muss ja noch wo ganz woanders angreifen, nämlich dass irgendeine Weise es geschafft wird, dass deine Frau von den Drogen wegkommt, ne? Von dem Mistzeug wegkommt, ne? Ja, natürlich. Das stelle ich mir auch sehr schwer vor, dieses dann doch zu bewerkstelligen. Ja, ist auch sehr schwierig. Wenn man keine Mittel hat und nichts. Ich habe jetzt sogar überlegt, vielleicht könnte sie ja jetzt, da sie in Haft ist, von Haft aus versuchen, eine Therapie zu begehen, über den Weg einer Therapie, weißt du? Kannst du denn nicht da sie hindrängen, dass sie das macht? Das muss sie ja freiwillig machen. Ja, Domian, weißt du, das könnte ich schon, nur ist das Problem inhaltlich. Ich glaube gar nicht, dass man ihr eine Therapie gewähren wird, eben wegen der anstehenden Abschiebung, ja. Das heißt, da wird die LVA gar nicht mitspielen, ja. Also, die werden ganz einfach sagen, Moment mal, da steht eine Abschiebung an, da geben wir auch kein Geld für aus. Da investieren wir gar nicht mehr groß. Ja, das kann sein, das kann durchaus sein. Ne? Also es ist alles verzwickt, ne? Und alles ganz verzwickt, ja. Ich meine, gut, den Versuch könnte man unternehmen, ja. Ob es gelingt, ich glaube es nicht. Ich meine, okay. Dennoch, versuchen sollte man immer alles. Man sollte alles versuchen anzuleihen, wenn es scheitert, muss man wieder einen neuen Weg suchen. Ja, und ich sage einfach auch nochmal meinen Respekt vor dir, dass du so sehr an deiner Frau hängst und dass die Liebe so groß ist. Und dass du und nutze, mehr kann ich nicht sagen, weil ich natürlich die ganzen Einzelheiten überhaupt nicht kenne. Weißt du, ich war letzte Woche auch bei ihr, hat sie in Kraft besucht in Köln, ja. Und ja, sie hatte halt auch Probleme. Ne? Sie ist ziemlich abgemagert, sie sieht ziemlich fertig aus. Ne? Und sie ist auch, wie gesagt, im Gefängnis nicht gut angesehen, weil im Deutschen eben halt, ne? Da herrscht sowieso so eine merkwürdige Hierarchie. Ja? Also ihr muss klar sein, dass sie auch in der Türkei nur eine Chance hat, dass ihr nur eine Chance habt, wenn sie von den Drogen runterkommt. Und da muss sie eben von ihrer Seite aus auch alles Mögliche tun, um euch da einen Schlag zu ermöglichen. Und du hast ein Jahr Zeit, um... Ja, ich würde mir auch nichts anderes wünschen, als dass sie endlich davon loskommt, ja. Lieber Horst, ich wünsche euch und dir von Herzen, dass ihr das schafft. Das ist wirklich ein schwieriger Lebenseinschnitt, aber vielleicht klappt es ja. Ja, ich werde auch Montag nochmal versuchen, mit ihr zu sprechen. Montag darf ich sie nochmal besuchen. Ja. Dann will ich auch nochmal mit dir reden. Bestell dir herzliche Grüße von mir. Das mache ich, Domian. Okay. Auf Wiedersehen, Horst. Ja, tschüss. Tschüss. Christian, 23. Guten Morgen. Ja, nee, 25. Domian. 25, hallo. Ja, mein Thema ist folgendes. Ich war vor ungefähr 2 Wochen auf der Autobahn unterwegs mit meinem Motorroller. Hatte schon ein extrem schlechtes Gefühl an dem Morgen, wo ich auf den Roller aufgestiegen bin. So habe ich normalerweise nie. Ich habe also nie Angst, wenn ich mit dem Zweirad unterwegs bin, weil ich habe auch ein Auto. Und bin dann halt zu meinem Fitnessstudio gefahren. Dann wieder zurück. Auf der Autobahn dann auf dem Rückweg überholte mich ein Motorradfahrer. Wir schauten uns noch beim Überholvorgang an. Ich war auf der rechten Spur, er auf der linken. Und da passierte dann Folgendes. Von der mittleren Spur zog ein Wagen rüber. Und er prallte mit seinem Motorrad in diesen Wagen halt rein. Das Motorrad bohrte sich in das andere Fahrzeug. Ja, er flog über den Wagen drüber, links gegen die Leitplanke, knallte rechts gegen die Leitplanke, der Helm flog weg und er blieb dann auf der mittleren Fahrbahn liegen, ohne Helm. Ich bin dann sofort rechts rangefahren, habe dann den LKW probiert, der hinter mir stand, anzuhalten, weil er auch schon ziemlich nah hinter mir war, aber er hatte sofort die Situation erkannt. Ja, und stellte dann seinen LKW auf die mittlere und rechte Fahrbahn, schottete das halt ab, dass halt niemand mehr da irgendwie noch über den Verunglückten drüber fuhr. Ja. Und ich bin halt, wie gesagt, Rettungssanitäter beim DLRG und habe eigentlich normalerweise in den ganzen letzten Jahren gelernt, wie man in solchen Situationen umgeht. Dass man sofort zu dem Verunglückten hingeht, ihn anspricht, guckt, ob er die Atmung richtig hat, eventuell stabile Seitenlage und so weiter. Nur ich stieg dann halt ab und ging dann halt auf einen Meter an diesen Verunglückten ran und sah die großen Kopfverletzungen und habe es halt nicht fertig gebracht, den Puls zu fühlen oder zu gucken, ob er noch atmete, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wie soll ich sagen, so ein extremes Angstgefühl. Obwohl du mit solchen Situationen vertraut bist. Richtig. Wie lange arbeitest du schon als Rettungssanitäter? 6 Jahre. 6 Jahre schon. Du hast dergleichen eigentlich schon oft gesehen. Hast du es oft gesehen, ja, in Schulungsfilmen oder halt durchgespielt als Theorie. Ach so, so krass hast du es noch nicht gesehen? Nein. Real noch nicht? Real noch nie, nein. So, dann hast du dich nicht getraut, den Puls zu fühlen? Richtig. Und dann? Ja, dann habe ich dann halt sofort, weil ich gesehen habe, selber irgendwie einschätzen konnte, was halt passiert ist, nicht nur einen Rettungswagen angerufen, sondern direkt auch einen Rettungshubschrauber verständigt. Und die haben also meines Erachtens extrem lange gebraucht, also wer sowas schon mal selbst erlebt hat, mhm, und daneben gestanden hat. Es kommt einem wahrscheinlich auch irre lange vor, wenn man direkt in der Notsituation ist, ne, und weiß, dass jede Minute kostbar ist. Also es kam mir vor wie Stunden, wenn, mhm, ich ehrlich bin, ja. So, die kamen dann irgendwann, was dann? Ja, die kamen dann irgendwann, ich bin dann noch da geblieben und ja, wie soll ich sagen? Ja, das Schlimme war an der Sache halt die extremen Kopfverletzungen, dass halt Wie stark war der Kopf denn verletzt? Ja, ich soll ich jetzt ganz ehrlich sein, oder? Naja, ich habe dich jetzt gefragt, du kannst es auch ja, erzählen. Ja klar, also der Kopf war in der Mitte aufgespalten und die Suppe lief auf gut Deutsch gesagt raus. Mhm. Also war der Mann tot? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und was mich so extrem beschäftigt, wir hatten uns ungefähr noch, wie gesagt, vorher bei dem Überholvorgang, das waren keine 20 Sekunden, vorher angeschaut. Mhm. Und dann vorher da noch, und ich weiß, der war 28 Jahre alt, hatte Familie, mhm, zwei Kinder und so weiter. Das hast du ja nachher von der Polizei und von Rettungsdiensten, mhm, erfahren. Mhm. Und ja. Und jetzt geht dir dieses Bild nicht aus dem Kopf. Einmal, richtig, dass ihr euch noch angeschaut habt, vielleicht angelächelt habt. Und dann ein paar Sekunden später siehst du... Ein paar Sekunden später aus dem Leben wegradiert. Ja, und dann noch so einen schlimmen Anblick, dass der Kopf gespalten ist. Ja, so einen schlimmen Anblick. Und mit, mhm, den ganzen Bekannten oder Freunden, mit denen ich darüber reden möchte, mhm, die sagen, nee, lass, ich möchte nicht darüber reden, weil das hört sich so schlimm an. Ach, die wollen das gar nicht erzählt bekommen. Das bringt mich immer selber runter so oft, oder bringt mich, mhm, auf schlimme Gedanken. Mhm. Und das heißt, ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Das heißt, du hast bisher noch gar nicht richtig mit jemandem reden können darüber. Richtig. Weil die dann zumachen und wollen gar nicht solche grauenhaften, ja, Dinge hören. Ja. Und, ja, jede Minute, die ich auf der Arbeit mal gerade nichts zu tun habe, wo das Telefon stillsteht oder irgendwie ich allein zu Hause bin oder so, spielt sich dieser Film, mhm, immer wieder neu im Kopf ab. Ich habe das doch richtig verstanden, dass du diese Tätigkeit als Rettungssanitäter ehrenamtlich nebenher machst. Richtig, richtig. Ja. Was machst du im Hauptberuf? Bin ich Bürokaufmann. Bürokaufmann. Also da passiert ja schon mal, dass man im Büro wirklich mal eine Weile hat zu nachdenken oder nichts zu tun hat und dann kommen die Gedanken hoch. Mhm. Mhm. Meinst du denn, dass überhaupt diese ehrenamtliche Tätigkeit dann für dich das Richtige ist, wenn du so stark darauf reagierst und dass dich das so trifft? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, andererseits habe ich vor ungefähr 2 Jahren ein Kind in einem Spaßbad. Das war so 3 Jahre alt, die Eltern waren da am Spielen, das Wasser war nur 90 Zentimeter tief. Mhm. Und das sank zu Boden und war also kaum noch am Reagieren, also gar nicht, sah aus wie leblos. Und ich habe es, mhm, rausgeholt und halt dann in dem Sinne wiederbelebt. Mhm. Und die Bademeister, die da saßen, die haben sich nur die Leute angeschaut und gar nicht aufs Wasser geachtet. Und da habe ich ein Menschenleben gerettet. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache und auch ein tolles Gefühl dann hinterher. Ne? Ja, das ist, ja, klar, das ist ein tolles Gefühl. Aber andererseits mit der Sache, die ich jetzt, wie gesagt, vor 2, 2,5 Wochen da erlebt habe, da mache ich mir, mhm, dann irgendwie, mhm, doch den Vorwurf, ich hätte vielleicht mehr tun können. Aber was hättest du denn tun können? Der Mann war doch wahrscheinlich sofort tot. Ja, das ist richtig. Ne? Du kamst ja hin und sahst, wie er verletzt da lag. Wie kam das übrigens? Er hatte doch sicher einen Helm auf. Der Helm ist weggeplatzt. Der ist weggeplatzt. Der ist zerplatzt. Da muss es eine ungeheure Wucht gewesen sein, ne? Ja. Also ich schätze mal, der hat doch über 180 mindestens drauf gehabt. Ja, aber Christian, was hättest du denn da noch tun können? Überhaupt gar nichts. Du hast ja das einzig Richtige getan. Du hast direkt den Rettungshubschrauber angerufen. Wenn der Mann jetzt noch am Leben gewesen wäre und hinterher hätte sich herausgestellt, na, man hätte sofort irgendwie den rumlegen müssen oder irgendwas, aber das war ja alles nicht der Fall. Ja. Ich glaube, es sind auch eher wahrscheinlich grundsätzlich diese Bilder und der Eindruck des Grauens, der dich jetzt so packt. Ne? Gibt es denn in eurer... ich weiß nicht, für wen du diese Rettungssanitäterdienste machst. Fürs DLRG. Ah, genau, hast du gerade gesagt. Gibt es denn da keine Psychologen, die dir vielleicht so ein bisschen helfen könnten? Ich weiß, ja, mit den Leuten beim DLRG, mit denen ich darüber gesprochen habe, so, die sagen dasselbe, wie du gerade gesagt hast. Und dann habe ich auch irgendwie nicht das, wie soll ich sagen, nicht so, dass ich dann sage, so, ja, ja, das ist immer das Problem mit den Helfern, dass ich sage, ja, okay, ihr habt recht, so was du auch gerade gesagt hast, was wir zu anderes tun können, das sagen, mhm, die mir auch. Mhm. Aber nein, ich glaube, sowas mal selber erlebt hat. Genau, ich glaube, es geht ja noch viel weiter, das meinte ich gerade, dass der Eindruck dich so packt, den du da... Das zu verarbeiten, genau. Und das dann zu sagen, so wie ich das jetzt heute Abend hier tue, das habe ich eigentlich noch nie getan. Ja. So. Und da glaube ich eben, dass das mit vielleicht so mit einmal erzählen auch nicht getan ist, wenn du da mit einem Psychologen, der sich gerade mit solchen Dingen beschäftigt, vielleicht ein paar Mal mal zusammensitzen würdest, könnte dir das bestimmt helfen. Und ich denke mir, dass der Delegier da eigentlich da Mitarbeiter haben müsste, die entsprechend geschult sind. Aber wie auch immer, ich kann dir gerne gleich meine Psychologin mal geben, die dir vielleicht ein paar Ansprechpartner in deiner Umgebung vermittelt. Ja. Ich würde dir das dringend raten, wenn dir das so sehr an... Aber auch, ich finde es aber auch verständlich. Ich glaube, jedem von uns ging es so wie dir, wenn man sowas gesehen hat, dass einen das nicht mehr loslässt, zumindest die erste Zeit. Sag mal, das ist ja noch das Schlimmste an sich, so, weil auf dem Motorrad oder so hat man hier überhaupt keine Chance. Und ich war eigentlich bisher immer einer, der wollte auch selber den Motorradführerschein machen und so. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich meine ganzen Freunde und Bekannte, die haben alle zu mir gesagt, schon immer, ey, lass den Motorradführerschein bleiben, Auto reicht und so. Mhm. Und ich habe gesagt, ach, wenn es passiert, dann passiert es halt. Immer so locker genommen halt so, ist ich Schicksal, so nach dem Motto. Das sagt man nicht mehr, wenn man sowas gesehen hat. Ja, und wo ich das gesehen habe, also ich bin abgestiegen und das Erste, bevor ich jetzt zu dem Verunglückten hingegangen bin, weil ich gesagt habe, also danke, das war's, also Digga, danke, der ist gelöscht und nie wieder. Mhm. Und ja, wie gesagt, seitdem jede freie Minute, wo ich mal denke ich nur an diese Sache und das spielt sich wie ein Film ab. Und wie bist du denn dann überhaupt dann weitergekommen, nach Hause gekommen? Ja, ich habe den Rettungshubschrauber abgewartet und auch den Notarztwagen, der dann ankam und bin also vor der Polizei nach Hause gefahren. Mhm. Ich habe am nächsten, bin dann nach Hause gekommen und ich wohne, wie gesagt, momentan noch bei meinen Eltern. Und meine Mutter merkte direkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und meinte, waffenlos mit dir. So in die erste Stunde danach konnte ich also manchmal mit meiner Mutter darüber sprechen, mit niemandem. Mhm. Weil es mich das, wie soll ich sagen, das... Ja, ist auch ganz verständlich. Christian, wir machen das mal so. Du legst bitte auf und die Anna, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay, du. Und dann besprecht ihr das mal ein bisschen weiter. Ja. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nadine, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nadine. Ich wollte dir erstmal ein ganz großes Kompliment für deine Sendung machen. Vielen Dank. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt also sehr oft gesehen und also... Es ist wirklich ganz toll. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Ja. Jetzt zu deinem Thema. Ja, und zwar, ich habe eigentlich gleich mehrere Probleme. Mhm. Das heißt, ich fühle mich im Moment etwas überfordert. Ich muss sagen, ich habe eine kleine Tochter, die ist gerade 3 Monate. Mhm. Die ist gestern 3 Monate geworden. Und ja, es sieht so aus, dass ich eigentlich bis vor kurzem noch bei meinen Eltern gewohnt habe, bis vor 2 Monaten. Und es ist halt so, dass mein Mann sich nicht mit meinen Eltern versteht. Also ich bin normalerweise verheiratet. Wir wohnen in zwei, oder nicht normalerweise, wir wohnen in zwei verschiedenen Städten. Wer? Denn dein Mann und du? Ja. Ach so. Also es ist so, dass ich ausbildungstechnisch noch also in Hannover bleiben wollte. Ach so, ja. Und es ist dann halt so gekommen, dass meine Eltern eine also mittelschwere Krise gekriegt haben. Warum? Einfach, weil sie mit meinem Mann nicht zurechtgekommen sind. Mhm. Es hat immer wieder auch... Lass mich fragen zum Verhältnis du und dein Mann. Das ist aber eigentlich in Ordnung, das Verhältnis. Ihr seid nur wegen äußerlichen Sachen, wegen Ausbildung und so seid ihr getrennt. Ja, wohnt ihr. Mhm. Also das auf jeden Fall. Und an sich ist es halt so, dass wir so eine Art Wochenendbeziehung hatten, wo man dazu sagen muss, dass das in der Schwangerschaft weniger gewesen ist, weil er halt auch am Wochenende teilweise gearbeitet hat. Was ist denn jetzt das Hauptproblem zwischen deinen Eltern und deinem Mann? Ja, dass meine Eltern ihn nicht akzeptieren. Sie meinen, er stellt nichts auf die Beine, er kann nicht für seine Familie sorgen. Das heißt für mich und für das Kind dann. Und man muss dazu sagen, dass er einen Hammer gebracht hat, dass er mir einen Kredit verheimlicht hat von 28.000 Mark. Mhm. Und das ist alles im Nachhinein herausgekommen. Und da haben meine Eltern natürlich alles mitgekriegt, weil ich halt bei ihnen gewohnt habe. Und dementsprechend, also ist es jetzt zum Schluss so gewesen, als die Kleine dann da war, dass sie ihm dann jetzt zum Schluss Hausverbot erteilt haben. So hat sich das entwickelt. Das hat sich also richtig heftig entwickelt. Und wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Mann? Also jetzt, ich muss nach all sagen, dem. Für mich ist es die große Liebe gewesen. Wir haben uns am Telefon kennengelernt und irgendwie ist es eine ganz, also urige Sachen gewesen eigentlich. Na, ich habe gerade so gefragt, zwischen euch ist ja alles in Ordnung, obwohl ihr auseinander wohnt. Da hast du gesagt, ja. Ist das noch so, obwohl er dich da auch hintergangen hat oder dir das nicht so gesagt hat mit dem Kredit? Sagen wir es mal so, es ist sehr schwer gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu ihm gesagt, pass auf, regel das, bis das Kind da ist, dann ist es in Ordnung. Und er hat es geregelt und ich muss sagen, bei der Geburt ist er dann da gewesen. Er hat mir in den schwersten Stunden meines Lebens, das kann sich keiner vorstellen, bei einer Geburt echt... Also hat sich das jetzt wieder eingerenkt zwischen euch beiden? Ja, wo ist jetzt das? Auf jeden Fall eingerenkt. Wie würdest du sagen, wo ist jetzt das Hauptproblem, auch warum du angerufen hast? Ja, es ist halt so, dass ich aufgrund dessen, dass meine Eltern ihm Hausverbot erteilt haben, bin ich erstmal, also für 3 Wochen, solange der Mutterschutz war, zu ihm nach Köln gegangen. Mit dem Kind, Sack und Pack, kurz eingepackt und dann sind wir halt runtergefahren und dann, es ist halt so gewesen, dass meine Mutter meine ganzen Freunde, also hillisch oder rebellisch gemacht hat. Ich würde meine Ausbildung oder Bildung abbrechen und hat also wirklich meinen Schulleiter angerufen und so richtig aufgehetzt, die Leute. Ist richtig heftig gewesen und daraufhin muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir gesagt, jetzt reicht es. Ich kann die Ausbildung hier auch zu Ende führen. Ich bleibe bei meinem Mann. Bist du jetzt im Moment auch bei deinem Mann? Ich bin jetzt bei meinem Mann, ja. Und also, ist das jetzt so eine Entscheidung, die für dich auch gefallen ist? Ich bleibe bei ihm, ziehe das gemeinsam durch und setze somit auch einen Akzent gegen die Eltern. Ja, und das ist für mich ein Punkt gewesen. Ich habe mich nie getraut, bei meinen Eltern mich im Endeffekt durchzusetzen. Aber jetzt ja. Das ist eine Sache, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich sag mal so, die Ausbildung wäre bis Ende August gegangen. Wenn ich dann fertig gewesen wäre, hätte ich zu meinem Mann ziehen können. Das wäre kein Problem. Aber bis dahin hätten wir uns irgendwo mit dem Kind auf der Straße treffen müssen. Das geht einfach nicht. Wie? Im August diesen Jahres wärst du schon fertig geworden? Ja. Das wäre nicht mehr lang gewesen. Nee, es ist ein Anerkennungsjahr insofern. Mhm. Aber das kann ich, wie gesagt, auch nachholen. Und ich habe mich halt für meine Familie in dem Sinne entschieden und das ist halt nicht einfach. Also für deine neue, deine eigene Familie, ne? Ja, richtig. Nicht für die, alte Familie. Also das ist ja dann doch schon ein großer Schritt, ne? Wenn man eigentlich eher so immer den Eltern und der alten Familie so verbunden war und dann sagt, Schluss. Wenn ihr mich jetzt anschwatzt bei meinen Lehrern und meine Freunde aufhetzt, ich entscheide jetzt mich. Das ist ganz schlimm gewesen. Glaube ich. Finde ich aber auch sehr toll, dass du es gemacht hast. Ja, ich meine, es ist eine Sache, es ist nicht einfach gewesen, auch das Vertrauen wirklich zu haben. Gut, ich gehe jetzt zu meinem Mann. Nadine, weißt du, was ich auch ganz toll finde? Was? Wenn ich jetzt dein Mann wäre, wäre ich auch verdammt stolz auf dich. Ja, das bringt dir aber auch teilweise nicht so rüber. Bringt dir nicht rüber. Das ist halt auch ein Problem, dass er halt ganz klar sagt, meine Eltern sind scheiße. Ich weiß, dass es scheiße gewesen ist. Aber dann kommen zum Beispiel so Aussagen von ihm, dein Vater ist ein alter Wichser. Und ich muss sagen, mein Vater hat zwar einige Fehler an sich, aber ein Wichser ist er noch lange nicht. Und so muss man es ja auch nicht ausdrücken dann. Nee, das denke ich nämlich auch. Und es ist halt auch so, um nochmal darauf zurückzukommen. Hier in Köln ist es so, er wohnt noch bei seinem Vater. Ja, in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Bei seinem Vater? Bei seinem Vater. Wie, er wohnt bei deinem Vater? Nein, nicht bei meinem, bei seinem. Bei seinem, das sagte ich gerade. Ja. Und es ist halt so, da habe ich gesagt, also in die kleine Hütte müssen wir mit dem Kind nicht rein. Und dann sind wir zu Verwandten von ihm, die haben ein eigenes Hotel. Und dann sind wir da erstmal in 2 Zimmer mit der Kleinen abgestiegen. Wie praktisch. Verwandte mit einem Hotel. Glück gehabt, ne? Ja. Also es ist schon eine Sache, jetzt haben wir auch eine Wohnung gefunden. Ja. Aber wir müssen halt warten, bis die ganzen Möbel dann auch da sind, die wir alle neu bestellt haben. Da meine Eltern mein Zimmer schon, sag ich mal, anderweitig vermietet haben. Aber mehr oder weniger. Im Grunde genommen ist es doch ganz gut jetzt, wie es jetzt läuft. Abgesehen davon, dass dein Freund das nicht oder dein Mann das nicht so richtig honoriert. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Ist halt auch schwer, ne? Man hat ein kleines Kind zu versorgen im Endeffekt. Das ist für mich eine ganz neue Situation, für ihn natürlich auch. Ist völlig klar. Aber wir wollen mal gemeinsam hoffen, dass deine Eltern doch noch die Friedensfahne hissen und dass da Frieden einkehrt zwischen euch vielleicht noch. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Also nee, aber vielleicht sind einmal runtergekommen hier und haben dann irgendwelche alten Klamotten gebracht, die überhaupt nicht wichtig waren. Im Grunde genommen haben sie die wichtigen Sachen alle da unten gelassen. Also kann man nur hoffen, dass sich das in Zukunft ändert. Nadine, ich muss jetzt mal ganz unhöflich sein, das Gespräch abbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Dennoch nochmal Respekt, dass du es gemacht hast. Ich finde es ganz toll und zieh so weiter dein Leben durch. Und hoffen wir trotzdem gemeinsam, dass es wieder eine Verbindung geben wird zwischen dir und deinen Eltern. Ja. Alles Gute, schönen Gruß an deinen Mann. Jo, tschüss. Alles klar. Danke. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Im Hintergrund, mein Team. Ich bedanke mich bei Thomas Reintke, Wolfram Schwikowski, Jan Hölz, Annette Bastian, Michael Schritzenmeier, Dirk Winhüsen, Pamela Koppay, Marc Sommer und Anna Hüschkraus. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ich kann an nichts anderes mehr denken und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Wunder und Zauberei. Wunder und Zauberei. Tolles Wochenende. Bis Montag. Tschüss zusammen.